Es verblieb man auch im Traum im Feuer der Kanonen. Es fiel der Freund der Kameraden. Es starben sich Millionen. Und gegenüber uns verschützt den Leben. Eine mörderische Übermacht wartet auf die Schlacht. Die Schwarzversage wand. Der Tod schwillt bis ins Sonnenlicht. Freue mich in den Tod. Ja, wir reichen nicht. Wo die Skalde mit Atomen wollen wir das Abenteuer ihm loben. Wir stehen in Deutschlands Pflicht. Ja, wir reichen nicht. Unser Abzeichen mit dem Sonnenschein. Bei unserem Namen erzählt ein feindliches Stück Bein. Falsch an unser Format, wir verwandten hierher. Wir ersticken bereits im Keil, wir sind im Gegenwehr. Unser Ruf weit durch frei aus. Man sah so manches Fehlern davon reden. Und nur leise und mit Ehrfurcht hörte man sie unseren Namen nennen. Denn sie wussten, das Blut ist mit in uns. Heroisch unser Mut. Idealisten kämpfen doppelt so gut. Schwarzversage wann, der Tod schwillt bis ins Sonnenlicht. Treue bis in den Tod, ja, wir reichen nicht. Bevor die Skalde mit Atomen, wollen wir das Abenteuer ihm loben. Wir stehen in Deutschlands Pflicht, ja, wir reichen nicht. Wir stehen in Deutschlands Pflicht. Ja, wir reichen nicht.